SWR 2 Hörspiel am Bloomsday. James Joyce, Ulysses. Genau heute, vor allerdings 108 Jahren, am 16. Juni 1904, spielt die Handlung eines der bedeutendsten Romane der modernen Literatur, Ulysses. Es ist das Werk des irischen Schriftstellers James Joyce, der 1882 in Dublin geboren wurde und 1941 in Zürich starb. Bloomsday heißt dieser in der ganzen literarischen Welt gefeierte 16. Juni, weil einer der Helden des Romans den Namen Leopold Bloom trägt. SWR 2 feiert mit und sendet heute den ganzen Tag bis morgen früh um 6 Uhr die Hörspielfassung des Ulysses, eine Koproduktion mit dem Deutschlandfunk. Der Roman erzählt in 18 Kapiteln vom alltäglichen Leben Dubliner Bürger. Traditionelle, realistische Erzähltechniken wechseln sich ab mit formal avancierten Mitteln. So entsteht ein komplexes Bild dieses Dubliner Tages. Wir bringen jetzt den 9. Teil, dem Joyce den Namen Skylla und Charybdis gab. Dieses Kapitel hat vermutlich viele Leser dazu verführt, die Lektüre abzubrechen. Deshalb erlauben wir uns eine etwas ausführlichere Einführung. Joyce hat hier die Literaturgeschichte sehr anspielungsreich und ironisch verfremdet. Handlungsort ist die Dubliner Bibliothek. In der Geschichte ist es 14 Uhr. Hauptfigur ist wieder der junge Schriftsteller Stephen Dedalus, der kürzlich aus Paris nach Dublin zurückgekehrt ist, ans Totenbett seiner Mutter. Er steht hier für die Figur des Odysseus. Joyce hat das Orientierungsraster der Odyssee immer frei genutzt, sodass die Odysseus-Figur nicht immer Leopold Bloom zuzuordnen ist. Stephen also diskutiert in der Bibliothek mit Intellektuellen der Stadt über Literatur und Shakespeare. Wie der Dramatiker sich nach seiner Einschätzung zwischen der Metropole London und dem kleinstädtischen Stratford entscheiden musste, so sieht Stephen sein Leben zerrissen zwischen Paris und dem provinziellen Dublin. Er fragt sich, ob er hier wirklich als Künstler und Gelehrter um Anerkennung ringen soll. Dieser Konflikt bedroht ihn existenziell, wie die Meerenge von Skylla und Charybdis, den Odysseus auf seiner Heimfahrt nach Ithaka. Stephen will diesen Konflikt überwinden, im dialektischen Sinne aufheben und provoziert deshalb seine Zuhörer bewusst. In theatralischem Gestus leitet er die Hamlet-Figur von William Shakespeare aus der Biografie des Dramatikers ab. Die Hörspielinszenierung ist hier so frei, die Hexen aus dem Macbeth erscheinen zu lassen. Die Diskussionsrunde, zu der sich später Buck Mulligan gesellt, ist beeindruckt, wenn auch nicht überzeugt von Stephens Argumenten. Für den Fortgang des Romans ist es bedeutsam, dass beim Verlassen der Bibliothek sich die Wege von Stephen und Leopold Bloom, der anderen Hauptfigur des Joyce'schen Ulysses, kreuzen. Gerade Mulligans abschätzige Bemerkungen über Bloom lenken Stephens Aufmerksamkeit auf ihn. Bloom und Stephen haben etwas gemeinsam. Sie sind in Dublin Außenseiter. Später finden beide für kurze Zeit zueinander wie Vater und Sohn, Telemachos und Odysseus. Hören Sie nun Ulysses, Hörspiel nach James Joyce, Kapitel 9, Skylla und Charybdis. Was ist denn ein Geist? Einer, der durch Tod, durch Abwesenheit, durch Sittenwandel in die Unfassbarkeit entschwunden ist. Das elisabethanische London lag von Stratford so weit entfernt, wie das verderbte Paris liegt vom jungfräulichen Dublin. Wer ist der Geist aus dem Limbo Patrum, der zu der Welt zurückkehrt, die ihn vergessen hat? Wer ist König Hamlet? Vorhang auf. Das Spiel beginnt. Ein Tag um die Mitte des Juni, um diese Stunde. Die Flagge ist hoch auf dem Theater an der Bankside. Der Bär Sackerson grummelt in der Grube nebenan, Paris Garden. Rahnkletterer, die mit Drake gesegelt sind, kauen ihre Wurst inmitten des Zuschauervolks im Parterre. Lokalkolorit. Arbeite alles ein, was du weißt. Mach sie zu Komplizen. Shakespeare hat das Hugenottenhaus in der Silver Street verlassen und geht an den Schwanengehegen vorbei am Flussufer hin. Aber er bleibt nicht stehen, die Schwänin zu füttern, die ihre junge Brut zu den Binsen treibt. Der Schwan von Avon hat andere Gedanken. Aufbau des Schauplatzes. Ignatius von Loyola, eil mir zu helfen. Das Spiel beginnt. Ein Spieler tritt aus dem Schatten. Ausstaffiert mit der abgetakelten Rüstung eines Hofgecken. Ein gut gebauter Mann. Mit Bassstimme. Es ist der Geist. Der König. Ein König und kein König. Und der Spieler ist Shakespeare. Der Hamlet all die Jahre seines Lebens studiert hat. Jahre, die keine Eitelkeit gewesen, um den Part der Geistererscheinung zu spielen. Er spricht zu Burbage, dem jungen Schauspieler, der vor ihm steht, jenseits des Steckrahmens mit Wachsleinwand dort, ruft ihn bei einem Namen. Hamlet! Hamlet, ich bin deines Vaters Geist. Heißt ihn horchen? Zu einem Sohn spricht er da, dem Sohn seiner Seele, dem Prinzen, dem jungen Hamlet und zu dem Sohn seines Leibes, Hamnet Shakespeare, der in Stratford starb, auf das sein Namensvetter ewig lebe. Ist es möglich, dass dieser Schauspieler Shakespeare ein Geist durch Abwesenheit und im Gewand des begrabenen Dänemark, ein Geist durch Tod, der seine eigenen Worte zu seines eigenen Sohnes Namen spricht, hätte Hamlet Shakespeare gelebt, er wäre Prinz Hamlets Zwillingsbruder gewesen. Ist es möglich, will ich wissen oder auch nur wahrscheinlich, dass er den logischen Schluss aus diesen Prämissen nicht zog oder doch vorhersah? Du bist der enterbte Sohn, ich bin der ermordete Vater, deine Mutter ist die schuldige Königin. Anne Shakespeare, geborene Hathaway. Anne Shakespeare, geborene Hathaway? Mr. Russell sagte, was schert uns, wie der Dichter lebte? Was das Leben betrifft, das kann die Dienerschaft für uns erledigen, hat Villiers de Lille gesagt. Herumspähen und schnüffeln im Kulissenklatsch des Tages, wie der Dichter soff, wie viel Schulden er machte. Wir haben den König Lear. Und der ist unsterblich. Und was ist mit dem Pfundkerl, das er dir lieh, als du hungrig warst? Ich braucht es Traun. Nimm denn den Nobel hier. Geh zu. Das meiste vertatest du in Georgina Johnsons Bett des geistlichen Tochter. Dere gewitzete Bits. Hast du die Absicht, es zurückzuzahlen? Oh ja. Wann denn jetzt gleich? Nun, nein. Wann dann? Ich hab alles bezahlt. Ich hab alles bezahlt. Nur ruhig. Er ist von jenseits des Boyne, die Nordostecke. Du bist es schuldig. Warte. 5 Monate. Moleküle ändern sich alle. Ich bin jetzt ein ander Ich. Ein ander Ich nahm das Pfund. Eine hohe Gestalt in überbartetem Helmspann erhob sich aus dem Schatten und entschleierte ihre kooperative Uhr. »Ich fürchte, ich werde beim Helmstead erwartet«, sagte Russell. »Wohin des Weges? Ausbeutbarer Boden.« »Sie gehen schon?« fragten John Eglintons lebhafte Augenbrauen. »Sehen wir Sie denn bei Moore heute Abend? Piper kommt auch.« »Piper«, piepste Mr. Best, »ist Piper denn zurück?« Peter Piper packte knifflige Päckchen Pfeffer. Knifflige Päckchen Pfeffer packte Peter Piper. Ich weiß noch nicht, sagte Russell. Ich weiß noch nicht. weiß noch nicht, ob ich kann, Donnerstag. Wir haben unsere Versammlung. Wenn ich rechtzeitig wegkomme. Es heißt, dass uns eine literarische Überraschung bevorsteht, sagte der Quäker-Bibliothekar freundlich und ernst. Mr. Russell, so will das Gerücht, ist damit beschäftigt, eine Garbe aus den Versen unserer jüngeren Dichter zu binden. Wir sehen dem alle mit Spannung entgegen. Stephen setzte sich wieder. Mr. Dedalus, Ihre Ansichten sind höchst erhellend. Der Quäker-Bibliothekar knarrte hin und her, Zehen spitzelnd, dem Himmel um die Höhe eines Absatzes näher gerückt und sagte, übertönt vom Geräusch der Hinausgehenden leise, Sie sind also der Ansicht, dass sie dem Dichter nicht treu gewesen sei? Ein bestürztes Gesicht fragt mich, warum ist er gekommen? Höflichkeit oder ein inneres Licht? Wo Versöhnung ist, muss zuerst Entzweiung gewesen sein. Ja. Eingesargte Gedanken um mich herum, in Mumienthron, einbalsamiert in Wortspezerei. Tohat, Gott der Bibliotheken, ein Vogelgott, mondgekrönt. Und ich hörte die Stimme jenes ägyptischen Hohepriesters in gemalten Kammern, angefüllt mit Ziegelbüchern. Sie sind still, einst quick beweglich, in Menschenhirnen, still. Doch ein Gelüst des Todes ist in ihnen, mir schmalzige Geschichten ins Ohr zu flüstern, zu drängen, mich ihren Willen zu tun. Ich war ja auf Paradoxa gefasst, nach allem, was Malachi Mulligan uns erzählte. Aber ich muss Sie doch warnend darauf aufmerksam machen, dass Sie, wenn Sie meinen Glauben, dass Shakespeare Hamlet sei, erschüttern wollen, eine schwere Aufgabe vor sich haben. Hab nur Geduld mit mir. Es kann keine Versöhnung geben, wenn nicht Entzweiung gewesen ist. Hab ich schon mal gesagt. Wenn Sie wissen wollen, welche Ereignisse es sind, die Ihren Schatten über die Hölle der Zeit von König Lear, Othello, Hamlet, Troilus und Cressida werfen, dann richten Sie Ihr Augenmerk darauf, wann und wie der Schatten sich hebt. Was besänftigt das Herz eines Mannes, schiffbrüchig, in Stürmen fürchterlich, heimgesucht wie ein zweiter Odysseus, Perikles, Fürst von Tyros? Wie viel Meilen bis Dublin noch? Ein Schock wohl und 10, Sir. Werden wir dort sein vor Kerzenlicht? Ich hoffe, Mr. Daedalus wird seine Theorie zur Erleuchtung der Öffentlichkeit ausarbeiten, sagte der Quäker-Bibliothekar. Aber wir sollten noch einen anderen irischen Kommentator erwähnen. Mr. George Bernard Shaw. Auch dürfen wir Mr. Frank Harris nicht vergessen. Seine Artikel über Shakespeare im Saturday Review waren ganz gewiss brillant. Seltsamerweise zeichnet er uns eine unglückliche Beziehung zu der dunklen Dame der Sonette. Der begünstigte Rivale ist William Herbert, Earl of Pembroke. Ich gestehe zu, dass, wenn der Dichter nun einmal abgewiesen werden musste, solch eine Abweisung doch mehr in Einklang schiene mit... Ja, wie soll ich sagen, unseren Vorstellungen von dem, was eigentlich nicht hätte sein sollen. Glückselig brach er ab und hielt ein demütiges Haupt unter sie. Alks Ei, Preis ihrer Rangelei. Der Hauer des Ebers hat ihn dort verwundet, wo die Liebe blutend liegt. Wenn auch die Widerspenstige überwunden ist, so bleibt ihr doch des Weibes unsichtbare Waffe. Es gibt da, das spüre ich in den Worten, noch einen Stachel des Fleisches, der ihn in eine neue Leidenschaft treibt, einen dunkleren Schatten der ersten, der ihm gar das Verständnis seiner selbst verdunkelt. Ein gleiches Schicksal erwartet ihn, und die beiden Rassereien mischen sich zum Strudel. Sie horchen, und in den Eingang ihrer Ohren träufle ich. Die Seele ist zuvor tödlich getroffen worden, sagte Stephen. Ein Gift, geträufelt in den Eingang eines schlafenden Ohrs. Doch die, da zu Tode gebracht werden im Schlaf, sie können die Weise des Mords an ihnen nicht wissen. Es hätte denn ihr Schöpfer ihre Seelen mit diesem Wissen im kommenden Leben begabt. Er geht zurück, müde der Schöpfung, welche er aufgetürmt, sich vor sich selbst zu verbergen. Ein alter Hund, der eine alte Wunde leckt. Doch weil Verlust sein Gewinn ist, schreitet er weiter der Ewigkeit zu, in unverminderter Personalität, unbelehrt von der Weisheit, die er geschrieben oder den Gesetzen, die er geoffenbart. Sein Visier ist aufgezogen. Er ist ein Geist, ein Schatten jetzt, der Wind um Helsingörs Felsen oder was ihr wollt, die Stimme des Meers, eine Stimme, die nur das Herz dessen vernimmt, der die Substanz ist seines Schattens. Der mit dem Vater konsubstantielle Sohn. Amen! Amen, respondierte es vom Eingang. Ah, hast du mich gefunden, du mein Feind. Entreacte. Ein wüstes Gesicht, grämlich wie das eines Dekans, kam Buck Mulligan sodann heran, munter im Narrenkleid zu, auf den Gruß ihres Lächelns. Ah ja, mein Telegramm. Du hast gerade über das gasförmige Wirbeltier gesprochen, wenn ich nicht irre, ja? Erkundigte er sich bei Steven. Primelgelb bewestet, grüßte Mulligan heiter mit seinem abgenommenen Panama wie mit einem Narrenzepter. Ja, in der Tat, sagte der Quäker-Bibliothekar. Eine sehr lehrreiche Diskussion. Ja, ja, Mr. Mulligan hat, das bin ich gewiss, auch seine Theorie bezüglich des Stückes und Shakespeares. Alle Seiten des Lebens sollten vertreten sein. Der Quäker-Bibliothekar lächelte gleichmäßig nach allen Seiten. Buck Mulligan dachte nach. Verdutzt, Shakespeare? Sagte er. Shakespeare? Den Namen muss ich schon mal gehört haben. Aber natürlich, sagte er wie in hellem Erinnern, der Bursche, der so schreibt wie Cinch. Mr. Best wandte sich Buck Mulligan zu. Haynes hat sie verfehlt, sagte er. Haben Sie ihn getroffen? Er will sie später dann im Dublin Baker Company treffen. Er ist zu Jill gegangen, um sich Hyde's Liebeslieder aus Connacht zu kaufen. Ich bin durchs Museum gekommen. War er denn hier? Des Barden Landsleute, antwortete John Eglinton, sind unseres brillanten Theoretisierens vielleicht einigermaßen müde. Wie ich höre, hat gestern Abend eine Schauspielerin in Dublin den Hamlet zum 408. Mal gespielt. Weining hielt dafür, der Prinz sei eine Frau gewesen. Hat eigentlich noch niemand einen Iren in ihm entdeckt? Richter Barton, glaube ich, sucht in dieser Hinsicht nach Anhaltspunkten. Er schwört seine Hoheit, nicht seine Lordschaft, beim heiligen Patrick. Oh, du bist verdammt witzig. 3 Gläschen Juskibo hast du dir von Dan Deceys Dukaten genehmigt. Wie viel hab ich eigentlich ausgegeben? Oh, ein paar Schilling für einen Klump Presse, Leute. Humor feucht und trocken. Buck Mulligans wieder schweres Gesicht beäugte Steven ein Weilchen, dann trat er mit wiegendem Kopfe näher und zog ein zusammengefaltetes Telegramm aus der Tasche. Seine flinken Lippen lasen, lächelnd vor neuer Lust. Ein Telegramm, sagte er. Wundervolle Eingebung, ein Telegramm, eine päpstliche Bulle. Er setzte sich auf eine Ecke des unbeleuchteten Tisches und las freudvoll laut. Ein Sentimentaler ist der, welcher genießen will, ohne die ungeheure Schuldnerschaft für etwas Getanes auf sich zu nehmen. Gezeichnet Daedalus. Wo hast du denn das vom Stapel gelassen? Im Puff? Nee, College Green. Hast du die 4 Eier versoffen? Die Tante ist auf dem Sprung, mal bei deinem unsubstantiellen Vater vorzusprechen. Ein Telegramm. Malachi Mulligan, the ship Lower Abbey Street. Oh, du unvergleichlicher Komödiant. Du verpriesterter Kindschit. Also, was zeigt ihr, Minneken? Haben wir uns schon ganz dumm und dämlich gesessen, der Haynes und Icke, wie das Kerlchen da auf einmal das Ding reinflattern lässt? Wo uns der Pansen drauf stand, das war eine Spülung. Also eine Spülung, Seik, die selbst dem Herrn Pastor auf die Beine gebracht hätte. Und er? Was macht er? Er lässt sich das Kreuz von die Nutten weichleiern. Und da sitzen wir so eine Stunde und noch eine Stunde in dem ollen Connery seinem Saftladen, ganz gesittet und zivilistisch, und warten, dass es endlich mit Regnen anfängt. Endlich mit Regnen anfängt. Mulligan klagte. Und was ist statt dem dessen? Statt dass das Bübchen sich auf die Socken macht, tut er uns seinen Schnickschnack schicken. Und zwar auf eine Art, dass uns die Zunge 2 Zoll aus dem Halse schlenkert, wie ein Pfaffen, der scharf auf eine Mieze ist. Stephen lachte. Rasch, warnend beugte Buck Mulligan sich vor. Der Landstreicher Cinch ist hinter dir her, sagte er, um dich zu ermorden. Er hat gehört, du hättest an seine Haustür gepinkelt in Glastule. Da ist er gleich in Schlappen los, um dich zu ermorden. Mich? Rief Stephen aus. Das war dein Beitrag zur Literatur. Buck Mulligan lehnt sich entzückensvoll wieder zurück und lacht zur dunklen, lauschenden Decke hinauf. Dich zu ermorden, lacht er. Herr draußen, Sir, vom Freeman. Er möchte gern das Kilkenny People einsehen, die Bände vom letzten Jahr. Die Türe schloss sich. Der Jed, schrie Buck Mulligan. Ah, der Jed. Er sprang auf und schnappte sich die Karte. Wie heißt er denn? Ike Moses? Blum. Jehova, der Sammler der Vorhäute, ist nicht mehr. Ich fand ihn drüben im Museum, als ich die schaumgeborene Aphrodite begrüßen ging. Den griechischen Mund, der noch nie sich im Gebet verzerrte. Jeden Tag müssen wir ihr unsere Huldigung darbringen. Leben des Lebens, deine Lippen entflammen. Jäh, wandte Mulligan sich an Stephen. Er kennt dich, Kinch. Er kennt auch deinen alten Herrn. Ah, ich fürchte mich. Er ist griechischer als die Griechen. Seine blassen Galiläa-Augen ruhten auf ihrem Mittelgrübchen. Venus Kallipyge. Oh, der Donner dieser Lenden, der Gott verfolgend die versteckte Maid. Wir wollen mehr hören, entschied John Eglinton. Wir beginnen uns für Mrs. S., S wie Shakespeare, zu interessieren. Bislang hatten wir in ihr, wenn überhaupt etwas, nur eine geduldige Griselda, eine Stubenhockerin Penelope gesehen. Also, Sie kennen ja Manninghams Geschichte. Von der Bürgersfrau, die Dick Burbage zu sich zu Bette bat, nachdem sie ihn in Richard III. Gesehen hatte. Und wie Shakespeare, der das zufällig erlauschte, ohne mehr Lärm um nichts, die Kuh bei den Hörnern packte und als Burbage klopfend am Tor erschien, aus des Kapaunendecken antwortete: William, der Eroberer, kam vor Richard III. Und das fidele Frauchen, Mistress Fitton, sie schrie nur, oh, und tat's. Buck Mulligan schlug scharf auf John Eglintons Tisch. Wen hast du in Verdacht? Sagen wir einmal, er ist der verschmähte Liebhaber in den Sonetten. Einmal verschmäht, zweimal verschmäht. Aber die Hofdirne verschmäht ihn um einen Lord. Seinen Eimeinschatz. Liebe, die nicht wagt, den eigenen Namen zu nennen. Als Engländer meinen Sie, liebte er einen Lord? Es scheint so, sagte Stephen, wenn er an ihm und an allen anderen und vorzüglich unbestellten Leibesfeldern die heilige Handlung vollziehen will, die der Stallknecht vollzieht an dem Zuchthengst. Stephen wandte sich kühn um auf seinem Stuhl. Die Last der Beweisführung liegt bei Ihnen, nicht bei mir. Wenn Sie bestreiten, dass er sie in der 5. Szene des Hamlet mit Schande gebrandmarkt hat, dann sagen Sie mir doch, warum Sie in den ganzen 34 Jahren zwischen dem Tag, da sie ihn zum Altar schleppte und dem Tag, da sie ihn zu Grabe trug, nirgends die mindeste Erwähnung findet. Oh doch, Erwähnung findet sie schon. In den Jahren, da er im königlichen London ein reiches Leben führte, musste sie sich eine Schuld zu bezahlen beim Schäfer ihres Vaters 40 Schilling borgen. Das erklär jetzt mal. Erklär auch den Schwanengesang, in dem er sie der Nachwelt anempfohlen hat. Er sah ihrem Schweigen ins Gesicht. Darauf nun Eglinton also? Sie meinen den letzten Willen? Das ist erklärt, so glaub ich, von Juristen. Sie hatte Anspruch auf ihr Leibgedinge nach allgemeinem Recht. Gesetzeskenntnis besaß er viel, so sagen Richter uns. Sein spottet Satan, Spötter. Und darum ließ er ihren Namen aus seiner ersten Niederschrift, doch ließ nicht aus die Gaben für die Töchter und die Enkelin, die Schwester, die Kumpane in Stratford und in London. Und erst als man ihn drängte, wie ich glaube, sie doch auch zu nennen, ließ er ihr sein zweitbestes Bett. Punkt. Ließ ihr sein zweitbestes, best sein Bett. Zweit sein Best, ließ ein Bett. Warum ließ er ihr nicht sein bestes Bett, wenn er wünschte, dass sie den Rest ihrer Nächte in Frieden verschnarchte? Es ist klar, dass zwei Betten vorhanden waren, ein bestes und ein zweitbestes, äußerte sich Mr. Zweitbestbest messerscharf. Er starb stockbesoffen, trumpfte Buck Mulligan auf. Eine Kanne Bier ist Königstrank. Ah, da muss ich euch erzählen, was Dowden gesagt hat. Was denn? Fragte Best Eglinton. William Shakespeare GmbH, des Volkes William. Wegen Bedingungen wende man sich an E. Dowden, Highfield House. Allerliebst, seufzte Buck Mulligan amorös. Also, ich fragte ihn, wie er denn zum Vorwurf der Päderastie stünde, der gegen den Barden erhoben wird. Da rang er nur die Hände und sagte, wir können dazu nur sagen, dass es damals ziemlich hoch hergegangen ist. Allerliebst. Ich glaube, du kommst ganz hübsch voran. Misch nur kräftig noch was Theologico-Philologisches hinein. Mingo, Minxi, Mictum, Mingere. Wir können uns auf hohe Autorität dafür berufen, dass eines Mannes schlimmste Feinde sein eigenes Haus und seine Familie sind. Meinem Gefühl nach hat Russell recht. Was scheren uns seine Frau und sein Vater? Ich würde doch sagen, nur Familiendichter haben auch Familienleben. Falstaff hatte dafür nichts übrig. Meinem Gefühl nach ist der fette Ritter seine oberste Schöpfung. Poch, poch, poch. Sir, ein Herr ist draußen, der Sie sprechen möchte. Mich? Sagt, er ist Ihr Vater, Sir. Gib mir meinen Wordsworth. Maggie Moore Matthew tritt auf, ein abgerissener, staubiger Strolch, in Beinkleidern mit geknöpften Hosenlatz, auf den Wadenstrümpfen den Schmodder von 10 Wäldern, eine Wildlingsgerte in der Hand. Ein Vater ist ein notwendiges Übel. Der Leichnam von John Shakespeare wandert nicht des Nachts. Von Stund zu Stunde fault er mehr und mehr. Er ruht, der Vaterschaft entkleidet. Den mystischen Zustand hat er seinem Sohn übermacht. Boccaccios Calandrino war der erste und letzte Mann, der sich schwanger fühlte. Vaterschaft im Sinne der bewussten Zeugung ist dem Menschen unbekannt. Sie ist ein mystischer Zustand, eine apostolische Nachfolge von einzig Erzeuger zu einzig Gezeugtem. Auf dieses Mysterium und nicht auf die Madonna, die der gerissene italienische Intellekt dem Pöbel Europas hinwarf, ist die Kirche gegründet und unverrückbar gegründet, weil gegründet wie die Welt, Makro- und Mikrokosmos, auf die Leere, auf Ungewissheit, Unwahrscheinlichkeit. Amor Matris, subjektiver und objektiver Genitiv, ist vielleicht das einzig Wahre im Leben. Vaterschaft kann durchaus eine Legalfiktion sein. Wer ist schon der Vater irgendeines Sohnes, dass irgendein Sohn ihn lieben könnte oder er irgendeinen Sohn? Wohin zum Teufel treibst du da? Ich weiß, halt die Klappe zum Donnerwetter nochmal. Ich hab Gründe. Sabellius, der Afrikaner, listigster Heresiarch aller Tiere auf dem Felde, behauptete, dass der Vater selbst sein eigener Sohn sei. Die Bulldogge von Aquin, bei welcher kein Wort unmöglich ist, widerlegt ihn. Nun, wenn der Vater, der keinen Sohn hat, kein Vater ist, kann dann der Sohn, der keinen Vater hat, ein Sohn sein? Fragte Stephen. Als Rutland Bacon Southampton Shakespeare oder ein anderer Dichter nämlichen Namens in der Komödie der Irrungen den Hamlet schrieb, war er nicht bloß der Vater seines eigenen Sohnes, sondern da er kein Sohn mehr war, war er und fühlte er sich als Vater seines gesamten Geschlechts, als Vater seines eigenen Großvaters, als Vater seines ungeborenen Enkels, der eben deshalb nie geboren wurde. Denn die Natur, wie Mr. McGee sie versteht, verabscheut die Vollkommenheit. Er selbst sein eigener Vater? Sagte Sohn Mulligan zu sich selbst. Warte, ich gehe schwanger mit einem Kind. Ich habe ein ungeborenes Kind in meinem Hirn. Pallas Athene! Das Schauspiel sei die Schlinge. Ein Schauspiel! Sagte Mulligan. Er packte seinen Stirnwanst mit beiden Geburtshelferhänden. Lasst mich kreisen! Er hat seinen eigenen Namen, einen schönen Namen, William, in den Stücken versteckt. Hier als Statisten, als Narren dort, wie ein Maler des alten Italien sein Gesicht in eine dunkle Ecke der Leinwand setzte. Er hat ihn geoffenbart in den Sonetten, wo Will im Übermaß vorhanden ist. Wie John O'Gaunt ist ihm sein Name teuer, so teuer wie das Wappenschild, das er sich erschmeichelte, auf schwarzem Schrägbalken ein Speer oder gestelltes Silber, honorificabilituni dignitatibus, teurer noch denn sein Ruhm als größter Szenenerschütterer im Lande. Was ist ein Name? Das ist's, was wir uns in der Kindheit fragen, wenn wir den Namen schreiben, von dem man uns sagt, dass er der unsere sei. Ein Stern, ein Morgenstern, ein Feuerdrache stieg auf bei seiner Geburt. Er leuchtete bei Tag allein am Himmel, heller als die Venus bei Nacht. Und in der Nacht leuchtete er über dem Delta Cassiopeiae, der ruhenden Konstellation, welche die Signatur seiner Initiale unter den Sternen ist. Seine Augen beobachteten ihn, tief liegend über dem Horizont, östlich des Bären, wenn er um Mitternacht an den schläfrigen Sommerfeldern entlangschritt, zurückkehrend von Schotterie und aus ihren Armen. Beide befriedigt. Ich auch. Richter Eglinton fasste zusammen, die Wahrheit liegt in der Mitte, versicherte er. Er ist der Geist und der Prinz. Er ist alles in allem. Das ist er, sagte Stephen. Der Knabe im ersten Akt ist der reife Mann im fünften. Alles im Allen. In Cymbeline, im Othello, ist er Kuppler und Hahnrei. Er spielt und lässt sich mitspielen. Ob er ein Ideal liebt oder eine Perversion, er tötet wie José die wirkliche Carmen. Sein niemals nachlassender Intellekt ist der hörnertolle Iago, der unaufhörlich will, dass der Mohr in ihm leide. Kuckuck, Kuckuck, gluckste Kuck Mulligan schlüpfrig. Er hat keine Lust am Manne und am Weibe auch nicht, sagte Stephen Dedalus. Nach einem Leben der Abwesenheit kehrt er an den Fleck Erde zurück, da er geboren ward, und wo er immer gewesen, Mann und Knabe, ein stummer Zeuge, und dort, wo seine Lebensreise endet, pflanzt er sein Maulbeerbäumchen in die Erde und stirbt. Und stirbt. Der Pulsschlag hemmte sich. Totengräber begraben Hamlet Peer und Hamlet Fies. Ein König und ein Prinz, zuletzt im Tode mit Begleitmusik. Und wenn denn auch ermordet und verraten, so doch beweint von allen schwachen Herzen. Denn Däne oder Dubliner, Schmerz um die Toten ist der einzige Gatte, von dem sie nie geschieden werden wollen. Wenn Sie den Epilog mögen, schauen Sie sich ihn lange an. Prospero glücklich, der Gute belohnt, Lizzie, Großpapas Schnuggelpützchen und Gevatter Richie, der Böse, von der poetischen Gerechtigkeit an den Ort befördert, wohin die bösen Nigger kommen. Eiserner Vorhang. Er fand in der Außenwelt als Aktualität, was in seiner Innenwelt Potentialität war. Metterling sagt, wenn Sokrates heute sein Haus verließe, er fände den Weisen auf seiner Schwelle sitzen. Wenn Judas heute Nacht fortginge, es wäre Judas, zu dem seine Schritte ihn führten. Jedes Leben besteht aus vielen Tagen, immer einem nach dem anderen. Wir schreiten durch uns selbst dahin. Räubern begegnend, Geistern, Riesen, alten Männern, jungen Männern, Weibern, Witwen, warmen Brüdern, doch immer im Grunde uns selbst. Der Stückeschreiber, der das Folio dieser Welt verfasste und schlecht verfasste, Licht gab zuerst er uns, die Sonne zwei Tage später, der Herr der Dinge, wie sie sind, den die altrömischen Katholiken Dio Boia nannten, Henkersgott, ist ohne Zweifel alles in allen von uns, Stallknecht und Metzger. Und wäre auch Kuppler und Hahnrei, nur dass in der Ökonomie des Himmels, wie Hamlet voraussagte, es nichts zum Heiraten mehr gibt, weil der verklärte Mann, ein androgyner Engel, sich selber Weib dort ist. Heureka, schrie Buck Mulligan. Heureka! Jäh beglückt sprang er auf und erreichte mit einem Schritt John Eglintons Tisch. Darf ich? Der Herr hat gesprochen zu Malachi. Er begann, auf einem Papierfetzen zu kritzeln. Ein paar Zettel mitnehmen vom Tisch, wenn ich gehe. Sie sind ein Blendwerker, sagte unverhohlen derb John Eglinton zu Stephen. Glauben Sie denn an Ihre eigene Theorie? Nein, sagte Stephen prompt. Für eine Guinea können Sie dieses Interview veröffentlichen. Buck Mulligan stand von seinem lachenden Kritzeln auf, lachend, und sagte dann ernst, Bosheit verzuckernd, einer unserer Mitarbeiter hatte Gelegenheit, den Baden Kinch zu besuchen. In seiner Sommerresidenz in der Upper Mecklenburg Street. Und fand ihn in Gesellschaft zweier tripperkranker Damen, Fresh Nelly und Rosalie, der Kohlenkaihure, vertieft in das Studium der Summa Contra Gentiles. Mulligan brach ab. Komm, Kinch. Komm, wandernder Engus der Vögel. Komm, Kinch. Was wir übrig gelassen haben, hast du wohl alles weggeputzt, wie? Schön. Dann will ich dir jetzt deine Reste und Abfälle servieren. Stephen erhob sich. Das Leben besteht aus vielen Tagen. Dieser wird enden. Wir sehen sie dann ja heute Abend, sagte John Eglinton, notre ami. Moore sagt, Malachi Mulligan muss mit dabei sein. Buck Mulligan prunkte mit seinem Papierwisch und Panama. Monsieur Moore, sagte er, bei Irlands Jugend hochgeschätzter Dozent für Pariser Fragen. Ich werde dort sein. Komm, Kinch, die Barden müssen saufen. Kannst du noch senkrecht gehen? Lachend machte er: Besäufnis bis 11. Irisches Nachtleben. Flegel. Flegel. Steven folgte einem Flegel. Eines Tages mal hatten wir in der Nationalbibliothek eine Diskussion. Shakes. Da bin ich seinem Flegelrücken gefolgt. Ich benehme mich wie eine Klette. Steven grüßte und folgte dann melancholisch einem Flegel und Witzbold, einem wohlbewollten Kopf, einem frisch balbierten, aus der gewölbten Zelle hinaus in ein zerschmetterndes Taglicht keiner Gedanken. Was habe ich nun gelernt? Von Ihnen, von mir. Das Drehkreuz. Ist das nicht? Blau bebänderter Hut, müßig schreibend. Was? Sah her? Die geschwungene Balustrade, weich gleitender Minzius, Puck, Mulligan, Panama behelmt, tat Schritt um Schritt, jambend, trällernd. John Eglinton, mein Schatz, oh John, was freist du dir kein Weib? Oh, dieser kinnlose Chinese, Team John Eglinton. Übrigens, wir sind drüben in der Schmiere gewesen, Haynes und ich, der Plumbers Hall. Unsere Schauspieler stehen soeben im Begriff, eine neue Kunst für Europa zu kreieren. Wie die Griechen oder M. Maeterlinck, Abbey Theater. Ach, ich rieche den Publikumsschweiß von Mönchen. Er tat, als spuckte er aus. Kaum höre ich nur einen Krachvogel schreien oder einen Tommy schwätzen, treffe ich mal ein, so laufen mir die Gedanken schon zu F.M. Curdy Atkinson. Demselben, dessen gegrillter Kilt ein artig Holzbein uns verhüllt. Seinen Durst zu löschen riskiert er nie. Einen kinnlosen Mund hat dafür McGee. Die heilige Ehe ist ihnen ein Graus, darum onanieren sie auf Deubel komm raus. Er hielt am Treppenfuß inne. Meine Muse ist mit einem Stück für die Komödianten niedergekommen. Die besäulte maurische Halle, verschlungene Schatten. Vorbei, der Mohrentanz mit Kappen aus Indizes. Mit süßlich wechselnden Stimmen las Buck Mulligan von seiner Schreibtafel ab. Jedermann sein Eigenweib, oder? Ein Honigmond in der Hand, eine nationale Immoralität in drei Orgasmen. Von Wallachy Mulligan. Er wandte Steven ein glückliches Narrengrinsen zu und sagte, die Verkleidung, fürchte ich, ist dünn, aber höre. Er las Marcato. Personen. Toby Kaltbauer, ein bankrotter Stehgeiger. Filzlaus, ein Buschklepper. Stutmet Dick und Stutmet Davy, zwei Fliegen mit einer großen Klappe. Mutter Grogan, eine Wasserträgerin. Fresh Nelly und Rosalie, die Kohlenkaihure. Oh, die Nacht in der Campton Hall, da die Töchter Aarons ihre Röcke heben mussten, um über dich hinwegzuschreiten, als du in deiner maulbeerfarbenen, vielfachfarbenen, viel zu vielfältigen Kotze lagest. Der unschuldigste Sohn Aarons, sagte Steven, für den sie sie je gehoben. Im Begriff, das Tor zu durchschreiten, spürte er, dass jemand hinter ihnen war und trat zur Seite. Scheiden. Jetzt ist der Augenblick. Aber wohin? Wenn Sokrates heute sein Haus verließe, wenn Judas heute Nacht fortginge. Warum? Im weiten Raum liegt, was ich in der Zeit erreichen muss, unausweichlich. Mein Wille, sein Wille, der mir die Stirn bietet. Meere dazwischen. Mann ging zwischen ihnen hinaus, sich verbeugend, grüßend. »Guten Tag nochmals«, sagte Buck Mulligan. »Der Portikus. Hier habe ich die Vögel beobachtet, auf Vorbedeutung hin. Engus der Vögel. Sie gehen, sie kommen. Letzte Nacht bin ich geflogen, flog leicht. Menschen verwunderten sich. Die Straße der Huren dann, später. Eine sahnefruchtige Melone hielt er mir hin. Herein, Sie werden schon sehen. Der ewige Jude, hast du seinen Blick gesehen? Er sah dich an, deiner zu begehren. Ich fürchte dich, alter Seefahrer. Oh Kind, du schwebst in Gefahr. Besorg dir einen Arschschützer. Buck Mulligan flüsterte mit clowniger Ehrfurcht, besorg dir einen Arschschützer. Ochsenfords Art. Tag. Schubkarrensonne. Über Brückenbogen. Ein dunkler Rücken ging vor ihnen. Schritt eines Panthers hinunter, zum Torweg hinaus, unter Fallgatterspitzen. Sie folgten. Beleidige mich nur weiter. Rede weiter. Sanfte Luft umgrenzte die Ecksteine von Häusern in der Kildare Street. Keine Vögel. Zart von den Hausfürsten stiegen zwei Rauchfedern auf, federnd, und wurden in einem Hauch von Windwehen hauchend verweht. Hör auf zu streben, zu kämpfen. Druidenpriesterlicher Friede von Cymbelin, hierophantisch, von weiter Erde ein Altar. Preis sei den Göttern. Es wirble Rauch empor zu ihrem Sitz aus heiligen Tempeln. Ulysses, Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Wir hörten das Kapitel 9, Skylla und Charybdis. Die Rollen und ihre Darsteller: Erzähler Manfred Zapatka, Hexenstimme Jacqueline McCauley, Stephen Dedalus, Jens Harzer, Buck Mulligan, Werner Wölbern, George Russell, Hans-Werner Meyer, John Eglinton, Felix von Manteuffel sowie Lars Rudolph. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Bulert. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Dramaturgie Manfred Hess.